Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tofferhorror Podcast. Dieses Mal mit der Kritik zu Macbeth. Macbeth ist das berühmte Theaterstück von William Shakespeare, eine weitere Verfilmung dieses Stoffes. Ich persönlich habe keine der bisherigen Verfilmungen gesehen. Ich habe auch das Stück nicht gelesen. So viel sei vorneweg gesagt. Ich kann also nicht beurteilen, wie authentisch oder wie treu diese Verfilmung auch dem Originalstoff ist, beziehungsweise auch dem echten Macbeth. Für alle, die den Stoff jetzt gar nicht kennen, in Macbeth geht es um einen Gefolgsmann des Königs, eben genannt Macbeth, und dessen Verrat am König und wie er den König letzten Endes auch ermordet, um selbst König zu werden. Die Hauptfiguren sind eben Macbeth und auch seine Frau Lady Macbeth. Und es geht darum, wie diese beiden aufsteigen zum großen Königspaar und aber auch um ihren Fall. Also ich finde, das ist jetzt kein großer Spoiler, denn es ist ein alter Stoff, der oft behandelt wurde und es ist ein ganz klassisches Drama und es ist auch sehr treu dem Shakespeare-Stoff, insofern, dass komplett auch in dieser Art und Weise gesprochen wird, wie es im Stück war und eben nicht modernisiert in dem Fall oder in der Form. Gespielt wird das Ganze von Michael Fassbender als Macbeth und Marion Cotillard als Lady Macbeth. In weiteren Nebenrollen sind dann noch David Thewlis zu sehen, der vielen vielleicht aus den Harry Potter Filmen bekannt ist. Und auch Sean Harris, den viele wahrscheinlich zuletzt als Bösewicht im neuesten Mission Impossible Rogue Nation gesehen haben. Regie führt bei diesem klassischen Dramaspektakel Justin Curzel, das ist ein Australier. Ich selber habe von Justin Curzel noch nichts gesehen in der Form, was seine wenigen Filme angeht, aber er hat einen recht guten Ruf und er wird vielen bald ein Begriff sein, denn er wird nächstes Jahr seinen nächsten Film rausbringen, und zwar die Videospielverfilmung Assassin's Creed, ebenfalls mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ich komme später nochmal auf diese Sache zu sprechen, deswegen wollte ich das schon mal vorneweg erwähnen, dass es eben um diesen Herrn geht, der eben auch Assassin's Creed verfilmen wird. Was man als allererstes nennen muss, wenn man von den Pluspunkten dieses Films redet, dann ist es auf jeden Fall die Optik. Dieser Film ist unglaublich schön, muss ich ehrlich sagen. Das ist das, was ich mir von vielen anderen Filmen in den letzten Wochen erhofft habe, ist dieser Film tatsächlich. Die Kamera ist unglaublich gut. Kameramann ist in diesem Fall ein Adam Akerpaw. Ich selber kannte ihn nicht, aber als ich nachgeguckt habe, wer er ist, ist mir gleich ins Auge gestochen, dass er auch der Kameramann bei der Serie True Detective, zumindest bei der ersten Staffel, war. Und auch die Serie Top of the Lake. Die Serie selber war nicht so gut im Falle von Top of the Lake, aber in beiden Fällen waren es extrem schöne Bilder und es war wirklich toll gefilmt. Und das merkt man hier auch wieder, dass hier echt jemand am Werk ist, der richtig Ahnung von seinem Job hat. Also Macbeth ist sehr, sehr schön gefilmt und die Landschaft und alles ist wirklich eine richtige Rolle in diesem Film, ist ein richtiger Charakter. Ähnlich wie beim letzten Michael Fassbender-Film, den ich auch bewertet habe, Slow West, ist auch dies wieder ein Film, bei dem man jeden einzelnen Shot, jeden einzelnen Moment dieses Films pausieren könnte, rausnehmen könnte und sich an die Wand hängen könnte. Das sind unglaublich schöne Bilder von dieser Landschaft und auch alles ist sehr, sehr stimmig und atmosphärisch und es ist wirklich eine weitere Hauptfigur in diesem Film, die Landschaft. Man nutzt auch hier und da natürlich visuelle Effekte und auch die sind extrem stark und heftig und es gibt auch immer wieder den Wechsel zwischen realer Spielzeit und Slow-Motion-Momenten. Und das ist das, was man sich irgendwie, wo man sich ein bisschen vielleicht an Zack Snyders 300 erinnert fühlt, aber hier wirklich sehr, sehr stilvoll und gut gemacht auch. Und ja, diesen Stil auch wieder zu einem neuen Level hochgehoben. Also optisch ist dieser Film wirklich brillant und definitiv einer der schönsten dieses Jahr. Was den Stoff selber angeht und die Verfilmung, kann ich eben wie gesagt nicht bewerten, wie es ansonsten in filmischen Versionen von Macbeth zuging. Hier ist alles auf jeden Fall sehr düster, sehr dreckig und sehr heftig, aber das ist der Stoff eigentlich immer. Es geht um einen Königsmörder, der selbst zum König wird und dadurch wird es natürlich recht blutig. Also jemand, der sehr zart beseitet ist, sollte sich Macbeth vielleicht nicht angucken. Der Film eröffnet im allerersten Shot schon, die allererste Einstellung ist ein totes Baby, das am Boden liegt. Also es sind schon sehr starke Bilder und auch sehr heftige Dinge teilweise zu sehen. Aber völlig im Rahmen des Stoffes. Also es wird hier nicht, man verfällt jetzt nicht dem Gore im Sinne von Verherrlichung und wie geil das doch ist, hier literweise Kunstblut zu haben. Das nicht. Es ist aber halt auch einfach ein Kriegsdrama irgendwo. Justin Cazal macht einen ganz guten Job, finde ich. Er nutzt die visuellen Elemente eben sehr, sehr zu seinem Vorteil. Also das Ganze ist wirklich fast ein bisschen wie ein Rausch. Und der Film steigert sich optisch auch irgendwie immer und immer wieder, je wahnsinniger die Hauptfigur wird. Also das ist sehr, sehr gut gelungen. Was die Nachteile angeht, kann ich bei Macbeth auch wirklich nicht so viel nennen. Also ich muss natürlich ganz klar sagen, dass es nicht ein Film für jedermann ist. Also erwartet jetzt hier nicht ein Schlachtenepos à la Herr der Ringe, was den Unterhaltungswert angeht. Also es ist immer noch ein Theaterstück, was hier auf die Leinwand gebracht wird und eben die Leute reden auch alle so. Also es ist eher, ja eben, schon immer noch ein Projekt, wo man sich schon daran erfreuen muss, diese Art von Texten zu hören. Und das Ganze wird aber eben wunderschön untermalt mit unglaublichen Landschaftsaufnahmen und auch ansonsten optischen Reizen. Also es ist eher ein Film, um ja einfach nur sich zu ja, berauschen zu lassen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Film, um jetzt mit den Kumpels ins Kino zu gehen und nur tolle Zeit zu haben. Definitiv ein Arthouse-Film. Ansonsten gibt es wirklich keine größeren Nachteile, kann ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der speziell ist und nur für bestimmte Zuschauergruppen gedacht ist, ganz klar. Was man auf jeden Fall noch positiv klar erwähnen muss, ist die schauspielerische Leistung. Also neben der Optik brillieren aber hier auch eben einfach Schauspieler, die nicht in diesen tollen Aufnahmen untergehen oder in diesem optischen Meisterwerk, sondern Michael Fassbender und auch Marion Cotillard und auch der Rest sind richtig, richtig gut und spielen sich die Seele aus dem Leib in manchen Szenen. Also absolute Hochachtung, aber was erwartet man anderes? Also es sind einfach wirklich gute Schauspieler, die hier auch nicht ins Fettnäpfchen treten. Wirklich gut besetzt und richtig, richtig toll. Was ich eben abschließend noch sagen möchte, ist eigentlich, dass das Ganze wirklich ein bisschen wie ein Bewerbungsvideo aussieht für Assassin's Creed und Justin Cazal mir jetzt tatsächlich Freude auf diesen Film bereitet hat. Ich hatte diesen Film Assassin's Creed nicht wirklich auf dem Schirm, also ich wusste, dass er gemacht wird und ich mochte auch das allererste Videospiel. Das ist das Einzige, was ich je ganz gespielt habe. Und es ist ein guter Stoff, der sich toll verfilmen lässt, aber wir alle sind gebrandmarkt von Videospielverfilmungen und deswegen habe ich einfach keinerlei Erwartungen an diesen Film gehabt. Und jetzt, nachdem ich Macbeth gesehen habe, gibt es doch eine gewisse Freude darauf, was hier bei Assassin's Creed gemacht wird. Man kann natürlich nur hoffen, dass die Studios hier auch ein bisschen die Kreativität fließen lassen und Cazal das ermöglichen, das alles auch so ein bisschen so zu machen, wie er es machen möchte. Aber dieser Film, wenn man in diesem Stile und in dieser Konsequenz an Assassin's Creed rangegangen wird, dann erwartet uns eventuell wirklich mal eine wirklich gute Videospielverfilmung. Michael Fassbender ist ja auch Produzent bei Assassin's Creed und daher hoffe ich doppelt, dass es eben bedeutet, dass man hier wirklich mal anders und sehr mutig an das Thema rangeht. Und ja, und wenn es letzten Endes storytechnisch vielleicht nicht so gut sein wird, auf jeden Fall wird es optisch dann wirklich brillieren, wenn das nur ansatzweise eine Referenz ist, was man hier in Macbeth abgeliefert hat. In diesem Sinne, ich kann diesen Film empfehlen für Leute, die sagen, okay, ich möchte mir bewusst einen Arthouse-Film angucken und ich möchte einfach mal optische Reize erleben, aber es ist mir jetzt nicht wichtig, dass es hier einen besonderen Spannungsbogen gibt oder sowas in der Art, weil das ist dieser Film nicht. Es ist schon wirklich ein ja, Kunstfilm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also man muss diesen Film bewusst sehen wollen. Es ist kein reines Popcorn-Entertainment. Auf keinen Fall. Aber wenn man das sucht, kann man Macbeth wirklich empfehlen. Es ist ein toller optischer Streifen, der wirklich hält, was er auch im Trailer schon verspricht. Ich wurde nicht enttäuscht. Mit einer tollen schauspielerischen Leistung von allen Darstellern. Man wird sehen, welche Nominierungen hier noch verteilt werden für die Darsteller. In diesem Sinne, bis zum nächsten TOFVV Podcast.